Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Heute mit einem Theaterstück, das sein Autor aus zwei Gründen als unaufführbar bezeichnet hat und das er deshalb, Zitat, einem Mars-Theater zugedacht hatte. Die Aufführung des Dramas würde nach irdischem Zeitmaß etwa 10 Abende umfassen, schreibt Karl Kraus im Vorwort der Buchausgabe zu »Die letzten Tage der Menschheit« und »Theatergänger dieser Welt vermöchten ihm nicht standzuhalten«. Mehr als ein Drittel des Stücks besteht aus Montagen von Zeitungsartikeln, Militärberichten, Gerichtsurteilen, mitgehörten Gesprächen und anderem Material. Die unwahrscheinlichsten Taten, die hier gemeldet werden, so Karl Kraus, sind wirklich geschehen. Die unwahrscheinlichsten Gespräche, die hier geführt werden, sind wörtlich gesprochen worden und die grellsten Erfindungen sind Zitate. Die Mitwelt, die geduldet hat, dass die Dinge geschehen, die hier aufgeschrieben sind, stelle das Recht zu lachen hinter die Pflicht zu weinen. So Karl Kraus. Karl Kraus hat die letzten Tage der Menschheit in den Jahren 1915 bis 1922 als Reaktion auf den Ersten Weltkrieg geschrieben. Der Erste Weltkrieg, der bis dahin größte Krieg der Menschheitsgeschichte, begann am 28. Juli 1914 mit der Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien. Die Ermordung des österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand knapp davor bot Gelegenheit, wie es der österreichische Außenminister formulierte, Zitat, mit Serbien abzurechnen. Der Unterstützung des deutschen Kaisers hatte man sich versichert und einen großen Krieg in Kauf genommen. Dass er 4 Jahre dauern würde, dass 40 Staaten in diesen Krieg verwickelt werden würden, dass 70 Millionen Menschen Soldaten wurden oder werden mussten und 17 Millionen getötet wurden, das, so rechtfertigte sich mancher danach, sei ja nicht absehbar gewesen. Und ebenso wenig sei absehbar gewesen, dass der Erste Weltkrieg zum Zweiten führen würde. Für Karl Kraus war dies klar, dass dieser Krieg einen Nährboden für den Faschismus bieten würde, für rechtskonservative und deutschnationale Kräfte, verbunden durch Antisemitismus und Antibolschewismus. Aufgrund der bis in unsere Zeit nachwirkenden Folgen gilt der Erste Weltkrieg als Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Das ist der bitterernste Hintergrund für die nun folgenden Szenen, in denen, Zitat Karl Kraus, Operettenfiguren die Tragödie der Menschheit spielen. Aus den mehr als 200 Szenen umfassenden letzten Tagen der Menschheit haben Franz Schuh und Erwin Steinhauer eine Auswahl getroffen. Die letzten Tage der Menschheit sind ein klares Antikriegsstück. Nur wenige Szenen behandeln direkt Kriegshandlungen. Kraus richtet seinen Blick auf das Verhalten jener Menschen, die vom Krieg profitieren und ihn mit patriotischen Phrasen beschönigen. Die Journalisten, die Waffenhändler, die hohen Offiziere. Und Kraus legt auch die Grundeinstellung einer Gesellschaft frei, die Kriege möglich macht. Und das ist die Ouvertüre der letzten Tage der Menschheit von und mit Georg Graf, Pamilia Stickney, Joe Pinkel und Peter Rosmanit. Die sphärischen Klänge stammen von einem Theremin, einem elektronischen Musikinstrument, das 1919 erfunden wurde. Ein Musikinstrument, das berührungslos gespielt wird. Und von den letzten Tagen der Menschheit berichtet Erwin Steinhauer. Thank you. Erster Akt, erste Szene, Wien, Ringstraßenkorso, Sirkecke, Fahnen an den Häusern, vorbeimarschierende Soldaten werden bejubelt, allgemeine Erregung, es bilden sich Gruppen. Ein Zeitungsausrufer: Extraskapi! Extraskapi! Bitte berichte! Ein Demonstrant, der sich von einer Gruppe den Prinz Eugen Marsch singender Leute loslöst, ruft mit hochrotem Gesicht: Nieder mit Serbien! Nieder! Hoch Habsburg! Hoch! Hoch Serbien! Ein Gebildeter, den Irrtum bemerkend, versetzt ihm einen Rippenstoß. Was fällt Ihnen denn ein? Der Demonstrant: Nieder mit Serbien! Nieder! Hoch! Nieder mit Habsburg Serbien! Im Gedränge einer zweiten Gruppe, in die auch eine Prostituierte geraten ist, versucht ein Pülcher, der dicht hinter ihr geht, ihr die Handtasche zu entreißen. Der Pülcher ruft dabei unaufhörlich: Hoch! Hoch! Die Prostituierte: Loslassen, Sie unverschämter Mensch! Loslassen, oder? Der Pülcher, von seinem Vorhaben ablassend: Na, was rufen Sie denn nicht hoch? Sie wollen eine Patriotin sein? A Hursans! Mögen Sie nicht das? A Hursans! Ein Passant: Burgfrieden, wenn ich bitten darf! Heuten son Burgfrieden! Die Menge, aufmerksam werdend: A Hurs! Was hat's gesagt? Ein zweiter Passant: Wenn man recht vorkommt, so hat's was gegen das angestammte Herrscherhaus gesagt! Die Menge: Nieder! Hat's es! Dem Mädchen ist es gelungen, in einem Durchhaus zu verschwinden. Was es geh! Wir sind nicht so! Hoch Habsburg! Ein Wiener hält von einer Bank eine Ansprache. Denn wir mussten den Mann des ermordeten Thronfolgers befolgen. Tut's keine Spompanadeln geben. Darum, Mitbürger, sag ich auch, wie ein Mann wollen wir uns mit flirrenden Fahnen an das Vaterland anschließen in dieser großen Zeit. Sind wir doch umgerungen von lauter Feinden. Wir führen einen hellinger Verteilungskrieg für mir. Also bitte, schauen Sie auf unsere Braven, die was dem Feind jetzt innere Stirne bieten, ungeachtet. Schauen Sie, was da draußen stehen vor dem Feind, weil sie das Vaterland rufen tut. Und dementsprechend trotzens der Unbildung jeglicher Witterung. Draußen stehen sie da, schauen Sie ihnen an. Und darum sage ich auch, es ist die Pflicht eines jedermann, der ein Mitbürger sein will, stand dabei, Schulter an Schulter sein Schärflein beizutragen. Dementsprechend, da heißt es, sich ein Beispiel nehmen, jawohl. Darum sage ich auch, ein jeder von euch soll zusammenstehen wie ein Mann. Als das nur hier im Defend. Es ist ein hellinger Verteilungskrieg, was wir führen. Wir ein Phönix stehen wir da, den's nicht durchbrechen werden. Dementsprechend, wir sind wir. Und Österreich wird auferstehen wie ein Phalanx aus einem Weltbrand, sag ich. Die Sache, für die wir ausgezogen wurden, ist eine gerechte. Da gibt's keine Würsteln. Darum sage ich auch, Serbien muss sterben. Stimmen aus der Menge: Bravo, so ist, Serbien muss sterben, ob's da will oder nicht, hoch. A jeder muss sterben. Einer aus der Menge: Und a jeder Russ. Ein anderer brüllend: Ein Genuss. Ein dritter: Ein Ein Stuss! Ein vierter. Ein Schuss! Alle. So ist! Ein Schuss! Bravo! Gelächter. Ein Mädchen. Der Poldl hat mir das Beuschel von einem Serben versprochen. Ihr habt das hineingegeben in die Reichspost. Ein anderes Mädchen. Bitte, bitte, ich hab's auch hineingegeben. Mir will der Pferdl die Nirndln von einem Russen mitbringen. Die Menge. Her damit! Ein Wachmann. Bitte links! Bitte links! Ein Amerikaner vom Roten Kreuz. Zu einem anderen. Look at the people, how enthusiastic they are. Die Menge. Zwei Engländer, Rindstedt, Gott strafe England, Horzas, wir sind in Wien. Die Amerikaner flüchten in ein Durchhaus. Los, es geht, wir sind nicht dazu. Zwei Chinesen treten schweigend auf. Die Menge. Japaner Santo! Japaner sind auch noch in Wien! Aufhängen sollte man die Bagage bei einer Zipf! Einer. Los, es geht, das sind ja Chineser! Zweiter. Bist selber ein Chineser! Ein dritter. Alle Chineser sind Japaner! Ein vierter. Na, sind sie vielleicht ein Japaner? Dritter. Nein! Vierter, na, wo ist dann? Aber ein Chineser sind du! Gelächter. Fünfter. Uber, wo strebt's denn? Hab's nicht in der Zeitung gelesen, schaut's her, da steht's. Er zieht ein Zeitungsblatt hervor. Derartige Ausschreitungen des Patriotismus können in keiner Weise gedudeltet werden und sind überdies geeignet, den Fremdenverkehr zu schädigen. Na, wo soll sich denn da noch ein Fremdenverkehr entwickeln? Na, wo denn? Na, wo ist denn? Sechster. Bravo! Bravo, recht hat er! Der Fremdenverkehr! Wenn wir ihn heben wollen, das ist schwer! Das ist nicht das so! Siebenter. Halt's mal, hörst! Krieg ist Krieg! Und wenn einer amerikanisch daherredet oder türkisch oder so? Achter. So ist's! Jetzt ist Krieg und da gibt's keine Würstel. In der Heimat, da gibt's ein Wiedersehen. In der Heimat, da gibt's ein Wiedersehen. Zweite Szene in einer Volksschule. Der Lehrer Zehetbauer, die Klasse. Der Lehrer Zehetbauer. Jetzt aber sind höhere Ideale über uns hereingebrochen, so dass der Fremdenverkehr ein wenig zurückgedrängt ist und erst in zweiter Linie in Betrachter kommt. Sicherlich ist es notwendig, dass jeglicher heute seinen Mann stelle, so auch ihr, und so müsset auch ihr euch betätigen, indem ihr an eure Herren Eltern oder Vormünder herantretet. Sie mögen euch das schöne Jugendspiel »Wir spielen Weltkrieg« als Geburtstagsüberraschung bescheren oder da Weihnachten vor der Tür steht, den Russen tot. Auch solltet ihr wissen, dass ihr zur Belohnung für Fleiß und gute Sitten natürlich mit Zustimmung der PT-Herren Eltern oder Vormünder am Sonntag jeglicher einen Nagel in den Wehrmann in Eisen einschlagen dürfet und so durch Benagelung dieses Wahrzeichens. Ein Knabe zeigt auf. Der Lehrer. Was willst du, Gasselseder? Der Knabe: Bitte, Herr Lehrer, ich hab schon mit dem Herrn Vattern einen Nagel eingeschlagen. Darf ich dann noch einen Nagel einschlagen? Der Lehrer: Wenn deine Herren Eltern oder Vormünder es gestatten, so steht deinem patriotischen Wunsche nach einer abermaligen Benagelung dieses Wahrzeichens von der Schulleitung aus nichts im Wege. Ein Knabe zeigt auf. Was willst du, Tschetschowitschka? Der zweite Knabe: Bitte, ich muss hinaus. Der Lehrer: Hinaus? Du bist zu jung. Warte, bis du in ein reiferes Alter kommst. Der zweite Knabe: Bitte, ich muss. Der Lehrer: Diesen Wunsch kann ich jetzt nicht erfüllen. Schäme dich. Warum verlangt es dich hinaus? Der zweite Knabe: Bitte, ich hab Not. Der Lehrer: Warte, bis bessere Zeiten kommen. Du würdest deinen Kameraden mit schlechtem Beispiel vorangehen. Das Vaterland ist in Not. Nimm dir ein Beispiel. Jetzt heißt es durchhalten. Zwei Knaben zeigen auf. Was wollet ihr, Wunderer Karl und Wunderer Rudolf? Beide: Bitte, wir möchten lieber im Stock im Essen einschlagen. Der Lehrer: Setzen, schämet euch. Der Stock im Eisen ist ein Wahrzeichen, auf dem kein Nagel mehr Platz hat. Aber der Wehrmann im Eisen soll mit eurer tatkräftigen Hilfe erst ein Wahrzeichen werden, eine Sehenswürdigkeit, von der noch eure Kinder und Kindeskinder erzählen werden. Der Knabe Kotzlig: Bitte, der Merores stößt immer. Merores: Das ist nicht wahr. Er hat Jud zu mir gesagt. Ich sag's dem Papa, der wird's ihm schon geben. Er gibt's hinein ins Tagblatt. Der Lehrer: Haltet Burgfrieden, Kotzlig und Merores. Wir kommen jetzt zu dem Lesestück Hassgesang gegen England. Merores, du kannst gleich stehen bleiben. Beantworte mir die Frage, wie der Dichter heißt, der dies Gedicht gedichtet hat. Merores: Ob ich weiß, Frischauer. Der Lehrer: Falsch, setz dich. Ein Knabe einsagend: Lissauer. Der Lehrer: Praxmarer, wenn du noch einmal einsagst, lass ich dich den Prinzen Eugen von Hofmannsthal abschreiben. Ich habe den Faden verloren. Einige Knaben eilen zum Katheder und bücken sich. Was suchet ihr? Die Knaben: Den Faden, Herr Lehrer. Der Herr Lehrer hat gesagt, der Herr Lehrer haben den Faden verloren. Der Lehrer: Ihr seid töricht. Ich meine das ja nicht bildlich, sondern wörtlich. Ein Knabe: Darf ich vielleicht meinen Leitfaden? Der Lehrer: Wotawa, auch du hast mich nicht verstanden. Ich sehe schon, dass ihr nicht reif seid. Ich wollte den Hassgesang prüfen, aber ich will euch das heute noch erlassen, also dass ihr mir morgen den Hassgesang auswendig wisset. Für heute aber will ich noch Nachsicht üben und den Fremdenverkehr mit euch durchnehmen. Hebet denselben! Er nimmt die Geige, die Klasse fällt ein und singt. Die stieren Zeiten sind vergangen, der Fremdenverkehr hat angefangen. Fesch das Zeugel, fesch die Madeln, stellt vom Kopf bis zu die Wadeln. I, I, I, euer Knabe wissen Sie. I, I, I, I, der Wurzeln ihn noch nie. Seid's ne nicht fahr, druckt's aus mit Maxen, reiß mal aus der Welt a Haxen. Lass euch schon einig geigen, lass euch das Wiener Blut nur zeigen. Oh, oh, oh, oh, wir sind der Wiener froh. Oh, oh, oh, oh, oh, nun hat die Seele Ruhe. Wien ist und bleibt die Stadt der Lieder, bitte beehren Sie uns bald wieder. Verwandlung. Dritte Szene. Es treffen sich zwei, die sich's gerichtet haben. Der Erste. Servus, du noch in Wien? Du bist doch behalten worden. Der Zweite. Naja, ich bin hinaufgegangen, haben mir's gerichtet. Ja, aber was machst du denn noch in Wien? Du bist doch behalten worden. Der Erste. Ich bin hinaufgegangen, hab mir's gerichtet. Der Zweite. Natürlich. Natürlich. Du weißt nicht, was aus dem Edi Wagner geworden ist? Hat der sich's vielleicht gerichtet? Er ist im Oktober zur Konstatierung, dann hat's geheißen, sein Alter kauft ihm einen Daimler, weil sein Major, der Tschipulka von Weltschwer, versprochen hat, er kommt zum Adelchor. Dann hat's geheißen, entweder er kommt nach Klosterneuburg zum Kader oder in eine Munitionsfabrik, natürlich in die Kanzlei. Dann haben sie wieder gesagt, er soll für unentbehrlich erklärt werden im Geschäft. Und der Onkel von ihm, weißt, der fürs Reservespital in der Vielgrader Gasse die Wurzen ist, den habe ich damals getroffen, der hat gesagt, wenn alle Stricke reißen, bringt er ihn beim Roten Kreuz unter. Kein Mensch hat sich auskennt. Kurzum, möchte mich wirklich interessieren, wo's den armen Teufel am End hingeschupft haben. Naja, ich kann mir nur reindenken, wie alle Protektion nix genutzt hat, ist er hinaufgegangen und hat sich's gerichtet. Es könnte aber auch sein, dass er wirklich enthoben ist oder er hat gar am M doch einen C-Befund gekriegt. Du, servus du, ich hab ein Rendezvous mit einer Persönlichkeit, ich krieg vielleicht eine Lieferung und das was für eine, da muss man schon Duldi sagen. Du hast immer die Sau. Servus. Ich muss zu einer Sitzung ins Kriegsfürsorgeamt. Morgen haben's dem Tee. Und ich hab versprochen, dass ich die Fritzi-Spritzi hinbring. Geh, sei fesch, komm auch hin. Bring dein Schlampel mit. Servus. Servus. Vierte Szene, Bukowinaer Front, bei einem Kommando. Die Oberleutnants Fallotter und Beinsteller treten auf. Fallotter. Was, also gestern habe ich mir eine fesche Bullin aufzwickt, als ein Dulli. Schaut, dass man sie nicht in das Gruppenbild hereinnehmen kann, was wir der Muskete schicken. Beinsteller. Aha. Ein Mägdulein. Du, der Feldkurat soll fürs Interessante fotografiert werden, zu Pferd, wie er einem Sterbenden das Sakrament gibt. Das wird's ja leicht machen lassen. Kann zur Not auch gestellt werden. Weißt, soll sich ein Kerl hinlegen. Ja, und dann hat die Redaktion noch ersucht, sie brauchen ein Gebet am Soldatengrab. Na ja, das geht ja immer. Du, ich hab ja gestern eine Aufnahme gemacht, die aber schon sehr interessant ist. Ein sterbender Russe, ein Genrebild mit einem Kopfschuss, ganz nach der Natur. Was, der hat noch auf den Apparat starren können. Du, der hat ja einen Blick gehabt. Was, das war wie gestellt. Prima. Glaubst du, dass das was fürs Interessante ist, dass sie es nehmen? Na und ob? Zahlen auch noch. Glaubst? Du, richtig, also hast was versäumt. Der Korporal ist dir gestern ohnmächtig geworden, wie er den Spion, was den ruthenischen Pfarrer, bei der Hinrichtung für die Sascha Film gehalten hat. Schade, dass du da nicht dabei warst. Na, was hast du mit dem Kerl gemacht? Na, anbinden, naturgemäß. Wenn du nicht einspieren, wir leben nicht im Frieden. Einspieren, das möchte den Kerlen so schmecken. Was, ich verstehe die Russen nicht. Die Gefangenen erzählen dir nämlich, dass es bei denen überhaupt keine solchen Strophen gibt. Geh hier mal ab mit den Russen, mit der Sklavennation. Weißt du, wer auch schon viel erlebt haben muss, Herr Rast? Der Nowak von den 14er. Das wird ja immer ein Hauptkerl. Wenn der nicht seine 60 Schuss täglich am Gewehr angeschrieben hat, wird er schier auf die Ärger dann. Der Büringer hat mir neulich eine Karte geschrieben, also der Nowak sieht dir einen alten serbischen Bauern drüben von der Trina Wasser holen? Na was? Gefechtspause war grad, sagt er zum Büringer. Du, sagt er, schau dir den da drüben an, leg dir an, bums die, hat ihn schon. Tja, ein Mordskerl, der Nowak. Schießt alle an. Jetzt haben sie ihn eingegeben. Für den Kronenorden. Verwandlung. Fünfte Szene am Janower Teich. Ganghofer tritt jodelnd auf. Er trägt Jodenloppe, Smokinggilet, Kniehose, Rucksack und Bergstock, eisernes Kreuz erster Klasse. Unter dem Hut mit Gamsbart ist ein blonder, ein wenig angegrauter Haarschopf sichtbar. Auf der etwas gebogenen Nase sitzt ein goldener Zwicker. Hallo, Trio, Trio, jetzt bin ich an der Front. Hallo, Trio, Trio, das bin ich schon gewohnt. Bin ein Naturbursch wie man nur selten einen find. Leider schon zu alt zum Soldatenkind. Und in Berlin, da fliehen's auf meinen Dialekt. Den Erdgeruch, der Preis am liebsten schmeckt. Wo er an Lodenjanker und am Gamsbord sieht, wird's dem Berliner wohlig ums Gemüt. Der Roder kriecht nicht überall hinein. Das höchste Interview, das gehört schon mein. Als Jäger spricht mit mir der Kaiser Wilhelm gern. Das ist doch schön von einem solchen Herrn. Jahu! Ein Flügeladjutant erscheint im Laufschritt. Da sind Sie ja, Ganghofer. Majestät wird gleich hier sein. Sie hören schon die Tute. Nehmen Sie nur recht eine burschikose Haltung an. Sie wissen, Majestät hat das gern, machen Sie keine Faxen. Bleiben Sie ganz unbefangen, wie Sie sind, wie wenn Sie einem alten Yachtkameraden gegenüberständen. Sie wissen, Majestät hat in der Kunst nur drei Ideale. In der Malerei Knackfuß, in der Musik den Trompeter von Säckingen und etwa noch Puppchen, du mein Augenstern, in der Literatur Sie, lieber Ganghofer. Also Mut, lieber Ganghofer. Man hört ganz nah das Signal Tatü-Tata. Seiner Majestät mit Gefolge tritt auf. Im Hintergrund ein Fotograf der Woche. Seine Majestät geht auf den Dichter zu und streckt ihm unter herzlichem Lachen die Hand entgegen. Ja, Ganghofer, sind Sie denn überall? Hören Sie mal, Ganghofer, Sie sind gut. Majestät, Mike Mirt hat sich bemüht, den Siegeslauf der deutschen Heere einzuholen. Fixladern, das ist aber gar gegangen. Er hüpft. Sjut, Ganghofer, sjut. Haben Sie schon Mittagbrot gegessen? Nein, Majestät, wer würde denn in so großer Zeit an so etwas denken? Um Gottes Willen, da müssen wir doch gleich etwas essen. Der Kaiser winkt. Es wird ein Topf mit Tee gebracht, nebst zwei festen Schnitten Gebäck. Der Kaiser greift selbst mit der Hand in eine Blechdose, stopft Ganghofer die Taschen mit Zwieback voll und sagt dabei immer wieder: Essen Sie, Ganghofer, essen Sie doch! Waren Sie schon im Przemysl, Ganghofer? Essen Sie doch! Um Gottes Willen, essen Sie doch! Ganghofer isst. Unterdienigsten Dank, Majestät, sei wohl im Przemysl. Na? Sind Sie befriedigt? Ich meine vom Przemysl, aber essen Sie doch, Ganghofer! Ganghofer essend. Sei wohl! Fein war's in der Przemysl. Ein russischer Flieger kommt von Osten her. Er leuchtet in der goldenen Abendsonne wie ein goldener Käfer. Hinter ihm puffen Schrapnells empor. Der Kaiser steht ruhig, schaut hinauf und sagt: Zu kurz! Die weiteren Schüsse bleiben weit hinter dem Flieger zurück. Der Kaiser nickt sinnend. Es tritt eine Pause ein, während der Ganghofer isst. Plötzlich wendet sich der Kaiser zum Dichter und sagt ihm mit gedämpfter Stimme, streng und langsam, jedes Wort betonend: Ganghofer, was sagen Sie zu Italien? Ganghofer ohne Dialekt. Majestät, wie es kam, so ist es besser für Österreich und für uns. Der reine Tisch ist immer das beste Möbelstück in einem redlichen Haus. Der Kaiser nickt. Ein Aufatmen strafft die Gestalt. Der Flügeladjutant leise zu Ganghofer: Dialekt. Dialekt. Nun, Ganghofer, haben Sie ein schönes Feuilleton fertig? Lassen Sie hören. Ha. Zu dienen, Majestät. Aber leider ist es teilweise Hochdeutsch. Der Flügeladjutant leise: Dialekt. Na, wenn schon. Ha, lesen Sie unbesorgt vor. Der Anfang, Majestät, ist in schwäbischer Mundart. Na, umso besser, köstlich. Lesen Sie. Ganghofer zieht ein Manuskript aus der Tasche und liest. Auf halbem Wege erfahren wir, dass der erste feindliche Graben vor dem Rotzener Festungsgürtel schon genommen ist. Da hat's einen feinen Schwabenstreich gegeben. Ein Stuttgarter, der uns auf der Straße entgegenkommt, mit dem linken Arm in der weißen Binde, sagt lachend zu mir: Den erste Grave habe ma, sich ein bissele hart gange, Drusse habe saumäßig mit Granate hergeschosse. Aber mei, das macht nicht viel aus, weil mer nur de Grave habe. Das ist Hauptsach. Famos, Ganghofer, ist ja zum Schießen. Bravo, Ganghofer, das haben Sie gut getroffen. Aber essen Sie doch, Ganghofer, Sie essen ja nicht. Ganghofer isst und Schnader hüpfelt zugleich. Der Kaiser schlägt den Flügeladjutanten auf den Hintern, der Fotograf knipst. Das Gefolge ordnet sich zum Aufbruch. Indem der Kaiser das Auto besteigt und noch einmal Ganghofen zuwinkt, ertönt das Signal Tatütata. Während man dieses noch aus der Ferne hört, schnaderhüpfelt Ganghofer weiter. Dann bleibt er stehen und sagt mit völlig verändertem Ton: »Das kommt als Leitartikel. Verwandlung.« Sechste Szene: Corso. Ein deutscher und österreichischer Soldat, Schulter an Schulter, treten auf. Wachtmeister Wagenknecht. Da sind wir dann alle angetreten und unser Oberbombenwerfer sagte: Jungens, wenn ihr jetzt mal Lust habt, immer fester drauf. Sedlacek. Entschuldigen, dass ich unterbreche. Mir ist es nämlich unklar. Nanu? Nämlich, entschuldige, der Oberbombenwerfer, sagst du, hat's geschafft. Aber ihr seid doch alle Bombenoberwerfer. Wer hat's also geschafft? Ich verstehe deinen Zweifel nicht. Ich sagte doch, pass mal besser auf. Der Oberbombenwerfer. Naja, aber entschuldige, wirfst du denn nicht auch Bomben ober? Also bist du doch auch ein Oberbombenwerfer. Wieso denn? Na, hör mal. Na, was dann? Der Oberbombenwerfer, das ist doch einer, der was die Bomben oberwirft. Oder nicht? Oberwirft? Was ist das denn? Sedlacek macht die Pantomime des Werfens. Na, verstehst nicht? Ober! Von da, schau her! Ober! Auf die Leit! So, jetzt verstehe ich. Nee, Junge, das ist aber zu witzig. Ich lach mich tot. Es ist ja zum Schießen komisch. Nee, so hatte ich es nicht gemeint. Dafür haben wir doch den Ausdruck herab. Sedlacek ihn verständnislos anblickend. Wo ist denn der Herab-Bombenwerfer? Ach nee, der gibt sie Menschenskind. Pass mal auf. Ich meine, der Bombenwerfer wirft die Bombe herab. Aber der Oberbombenwerfer? Aber der Ober muss. Nur das ist doch der Chef von die Bombenwerfer. Darum heißt er doch Oberbombenwerfer. Wie soll ich dir das nur klar machen? Zum Beispiel, ihr habt doch auch die Bezeichnung Oberkellner oder Oberleutnant. Erst jetzt verstehe. Du hast dann, wird der Oberleutnant der Vorgesetzte von die Gäste? Oder nein, wie der Oberkellner der Vorgesetzte von der Mannschaft? Na, ach siehste, in dem Fall sagen wir einfach der Ober. Sie, Herr Ober, kommen Sie mal ran! Sedlacek dreht sich um, salutiert erschrocken. Du hast den Oberleutnant gerufen? Aber Menschenskind, da könnte ich doch nicht Ober sagen. Siehste, beim Kellner lässt man eben die Berufsbezeichnung weg und sagt einfach Ober. Aber über. Ober, aber über? Ach nee, ich wollte nur sagen, über die anderen Vorgesetzten darf man sie nicht so Anctonou ausdrücken. Man sagt zum Oberleutnant nicht Sie, Herr Ober. Das war nur eine Beleidigung. Na, und ähnlich ist es mit dem Oberbombenwerfer. Ich verstehe. Man muss also sagen, Herr Oberbombenwerfer, darf ich jetzt eine Bomben oberwerfen? Na, meinswegen, wenn's dir Spaß macht, ihr Österreicher seid doch zu ulkige Kunden. Verwandlung. Siebente Szene. Südwestfront. Ein Stützpunkt auf einer Höhe von mehr als 3.500 Meter. Der Tisch ist mit Blumen und Trophäen geschmückt. Die Schalek,

Das Publikum besteht in der überwiegenden Mehrzahl aus galizischen Flüchtlingen, Schiebern, Berufsoffizieren auf Urlaub und aus wehrfähigen Zivilisten, die sich's gerichtet haben. Ein Berliner Schieber, sehr schnell zu einem Dienstmann. Kommen Sie mal ran, laufen Sie rüber ins Restaurant, gucken Sie, ob dort ein Herr wartet. Oder gehen Sie zum Portier oder zum Ober, fragen Sie nach dem Sektionschef Svoboda, der von Zatikow aus Berlin-Mitte bestellt ist. Mit der einflussreichste Mann, den ihr in Wien jetzt habt, er möge noch warten und einen Tisch anheben. Das Treffbuch liegt vermutlich an der Auskunftei aus. Falls ich verhindert wäre, will ich mit ihm Abendbrot essen, habe aber noch ein Geschäft. Für den Fall hören Sie, dass ihr verhindert wäre, möge er nachts nach dem Moulin Rouge kommen oder wie das Etablissement jetzt heißt. Sie wissen doch, wo die Mitzahl tanzt, mit der schickste Mädchen, das ihr in Wien jetzt habt. Ich komme 15 Minuten vor 12. Nur mal fix, haben Sie verstanden? Der Dienstmann betrachtet den Fremden erstaunt und schweigend. Ja, Menschenskind, verstehen Sie nicht Deutsch? Der Dienstmann. Wo's, Der Schieber sich empört an die Vorübergehenden wendend, die eine Gruppe bilden. Nun hasse Worte! Hören Sie mal, erlauben Sie mal, das ist ein ausgewachsener Skandal, was hier in eurem lieben Wien alles vorkommen kann. Ich habe hier als Reichsdeutscher ja schon manche Überraschung erlebt. Rufe aus der Menge. Ja, was ist denn geschehen? Was geschehen ist, das fragen Sie noch, Ulches Völkchen. Der Mann da hat da gestanden wie ein richtig gehender Wiener Dienstmann. Ich wollte ihn rüberschicken ins Restaurant mit einer wichtigen Nachricht für einen Sektionschef, den ich bestellt habe. Und er, ich bitte Sie, jetzt mitten im Krieg. Ja, wo ist denn? Na, wo soll er denn dann? Er antwortet mir Englisch. Verwandlung. Zweite Szene, Florianigasse. Hofrat in Pension Glauchobetzky von Glauchobetz und Hofrat in Pension Tibetanzl treten auf. Glauchobetzky von Glauchobetz. Bin neugierig, ob morgen in der Mittagszeitung. Du, das ist mein Lieblingsblatt. Ob morgen also mein Gedicht erscheint. Gestern hab ich's hier eingeschickt. Willst du's hören? Wart! Zieht ein Papier hervor. Tibetanzl. Hast wieder ein Gedicht gemacht? Worauf denn? Er wirst gleich merken, worauf. Wanderers Schlachtlied. Das ist nämlich statt Wanderers Nachtlied. Verstehst? Über allen Gipfeln ist Ruh. Über allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Aber du, das ist klassisch, das ist ja von mir. Ja, was von dir? Das ist klassisch, das ist von Goethe. Aber pass auf, wirst gleich den Unterschied merken. Jetzt muss ich noch einmal anfangen. Über allen Gipfeln ist Ruh, über allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Der Hindenburg schlafet im Walde, wartem nur balde, fällt Warschau auch. Ist das nicht klassisch? Alles passt ganz genau. Ich hab nur statt Vöglein Hindenburg gesetzt. Und dann also natürlich den Schluss auf Warschau. Wenn's erscheint, lass ich mir das nicht nehmen. Ich schick's dem Hindenburg. Bin ein spezieller Verehrer von ihm. Du, das ist klassisch. Gestern hab ich nämlich ganz dasselbe Gedicht gemacht. Ich hab's der Muskete einschicken wollen, aber... Du hast dasselbe Gedicht gemacht, gell? Gestern nicht. Ich hab aber viel mehr wie du verändert. Es heißt, beim Becken über allen Kipfeln ist Ruh, beim Weißbecken spürest du kaum einen Rauch. Naja, ja, ganz anders. Das ist ja mehr spaßig. Die Bäcker schlafen im Walde, warten nur balde, hast nix im Bauch. Du, da war förmlich Gedankenübertragung. Ja, aber jetzt habe ich mich umsonst geplagt. Jetzt muss ich warten, ob deins erscheint. Wenn deins erscheint, kann ich meins nicht der Muskete schicken. Sonst glaubt man am End, ich hab dich paradiert. Verwandlung. Dritte Szene. Eine Vorstadtwohnung. An einem Riemen hängt, halb bekleidet, ein etwa 10-jähriger Knabe, dessen Körper Striemen, Blutbeulen und Flecken aufweist. Er ist völlig verwahrlost, anscheinend halb verhungert. Der Knabe heult. Eine Nachbarin steht händeringend in der Tür. Der Vater in Uniform liegt auf dem Sofa. Die Nachbarin zu der Mutter, die einen Topf auf den Herd setzt. Aber Frau Liebal, wie können's denn den Buben nur so zurichten? Wenn ich das bei Gericht anzeig, kriegen's einen Verweis. Die Mutter? Hören's, Frau Sikora, der Bub ist ihnen so obstinat, dass sie ihnen gar keine Vorstellung nicht machen. Ein warmes Frühstück will er haben. Der Vater? Und haben's denn Mitleid mit dem Bangert? Heute ist er eh schon wieder benannt. Aber neulich haben sie ihn hergenommen und ihn so mit dem Bajonett drischackt, dass ich glaubt, dabei bleibt mir unter die Hände. Sehen's? Jetzt ist er schon wieder erholt. Die Nachbarin. Herr Liebal, damit ist nicht zu spaßen. Geben's Obacht. Sie werden einmal einen Verweis kriegen. Verwandlung. Vierte Szene. Standort in der Nähe des Uschok-Passes. Ein österreichischer General im Kreise seiner Offiziere. An keinem von uns, meine Herren, ist der Krieg spurlos vorübergegangen. Wir können sagen, wir haben was gelernt. Aber, meine Herren, fertig sind wir noch lange nicht. Da haben wir noch viel zu tun. Eie. Wir haben Siege an unsere Fahnen geheftet, schöne Siege, das muss uns da nicht lassen. Aber es ist unerlässlich, dass wir für nächsten Krieg die Organisation bei uns einführen. Gewiss, wir haben Talente in Hülle und Fülle, aber uns fehlt die Organisation. Es müsste der Ehrgeiz von einem jeden von Ihnen sein, die Organisation bei uns einzuführen. Schauen Sie, meine Herren, da können Sie sagen, was Sie wollen gegen die Deutschen. Eines muss Ihnen der Neid lassen. Sie haben halt doch die Organisation. Ich sag immer, und darauf halte ich, wenn nur ein bisschen Organisation bei uns wäre, nachher ging es schon. Aber so, was uns fehlt, ist halt doch die Organisation. Das haben die Deutschen vor uns voraus. Das muss ihnen der Neid lassen. Gewiss, auch wir haben vor ihnen manches voraus. Zum Beispiel das gewisse Etwas. Den Schein, das schöne Sequoia, die Gemütlichkeit, das muss uns der Neid lassen. Aber wenn wir in einer Schlamastik sind, da kommen halt die Deutschen mit in einer Organisation und... Ein preußischer Leutnant erscheint in der Tür und ruft nach hinten. Die Panier Brüder soll mal fein gedulden, das dicke Ende kommt nach! Stürmt in das Zimmer, ohne zu salutieren, geht geradezu auf den General los und ruft, ihm fest ins Auge sehend. Na sag mal, Exzellenz, könnt ihr Österreicher denn nicht von alleine mit dem alten Uschok fertig werden? Ab. Der General, der eine Weile verdutzt dagestanden ist. Ja, was war denn noch das? Sich an die Umstehenden wendend. Sechs, meine Herren. Schneid haben's. Und was der Hauptsache ist, wird die Organisation. Verwandlung. Das war der erste Teil einer von Erwin Steinhauer und Franz Schuh zusammengestellten Hörspielfassung der letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus. Mit Erwin Steinhauer Stimme und Georg Graf, Pamelia Stickne, Joe Pinkel und Peter Rosmanit Musik. Den zweiten Teil der letzten Tage der Menschheit können Sie am 1. Mai in unserem Feiertags-Ö1-Hörspieltermin um 14 Uhr hören. Diese Produktion ist auch auf zwei CDs als Hörbuch im Mandelbaum Verlag erschienen. Live können Sie diese Produktion mit Erwin Steinhauer unter anderem heuer bei den Salzburger Festspielen hören, am 4. August im Haus für Mozart und dann am 13. November auch in Wien im Wiener Konzerthaus. Und am 23. Mai gastiert Erwin Steinhauer im Wiener Konzerthaus mit Klezmer Reloaded Extended und Musik von Ralf Benatzky und Hermann Leopoldi. Im Rahmen unseres Karl-Kraus-Programmschwerpunkts können Sie morgen in der Holdekunst Aphorismen von Karl Kraus hören, gelesen von Nikolaus Ovčarek. Aphorismen unter anderem über das Theater, die Sprache und die Schauspieler. Morgen, Sonntag, um 8.15 Uhr in Du Holde Kunst.